In Malaysia beispielsweise macht Reis derzeit 98% der Getreideproduktion aus. Der Reisertrag wird mit jedem Grad Temperaturerhöhung um schätzungsweise 10% sinken. Und der Nassreisanbau ist möglicherweise angesichts wachsender Trockenheit irgendwann nicht mehr nachhaltig. Schon seit Beginn des 21. Jahrhunderts haben plötzliche Überschwemmungen und Erdrutsche in Städten wie Vargas in Venezuela zu großen Zerstörungen und vielen Todesopfern geführt. Auch Unwetter und Wirbelstürme suchen die Tropen häufiger heim. Durch den Hurricane Maria starben 2017 im Nordosten der Karibik mehr als 3000 Menschen und die Schäden beliefen sich auf 91,61 Milliarden Dollar. Und dies war nur ein Sturm innerhalb einer besonders aktiven atlantischen Hurrikansaison. Eine langsamere, letztlich aber dauerhaftere, klimabedingte Veränderung der tropischen Lebensgrundlagen stellt der steigende Meeresspiegel dar. Schätzungen zufolge wird es wegen der zunehmenden Häufigkeit und Heftigkeit von Stürmen und Überschwemmungen, wegen des Meeresspiegelanstiegs, wegen Trockenheit und Wüstenbildung in den nächsten 50 Jahren zu bis zu 200 Millionen Klimaflüchtlingen kommen. Vielleicht werden es aber auch bis zu 700 Millionen, was fast einem Zehntel der derzeitigen Weltbevölkerung entspricht. Die Entwaldung in den Tropen ist auch die Ursache einer Reihe gesundheitspolitischer Probleme. Ränder tropischer Wälder haben sich als wichtiges Versuchslabor für Pandemien erwiesen. Nach Schätzungen gibt es in den Vögeln und Säugetieren der Welt zu jeder beliebigen Zeit rund 1.700.000 verschiedene Viren und nur ein winziger Bruchteil davon ist bekannt und ausführlich beschrieben. Die Ränder der tropischen Wälder bieten aber auch den Menschen und ihren engen Begleitern unter den Tieren die beste Gelegenheit, mit diesen großen epidemiologischen Reservoiren in Kontakt zu kommen. Die Zerstörung und Zerstückelung von Wäldern zur Holzgewinnung oder Infrastrukturerschließung schafft längere, stärker zerklüftete Waldränder, und dort vermischt sich eine wachsende Zahl von Menschen und Haustieren mit den Populationen von Wildtieren, wo viele menschliche Wirte den Grundstein für einen Virusausbruch legen. Weitere Kontaktmöglichkeiten schaffen die Jagd nach Buschfleisch und der Handel mit tierischen Medizinprodukten. Tatsächlich waren Waldzerstörung und die Ausbeutung tropischer Tiere durch die Menschen in den letzten 20 Jahren die Ursache der meisten großen Krankheitsepidemien. Die Entstehung von HIV in den 1980er Jahren wurde mit der Jagd nach Buschfleisch in der heutigen Demokratischen Republik Kongo in Verbindung gebracht. Ausbrüche des extrem tödlichen Ebola-Virus in Westafrika, in deren Verlauf zwischen 2013 und 2016 mehr als 11.000 Menschen starben, konnte man auf einen einzigen Menschen zurückführen, der Kontakt mit einer Fledermauskolonie hatte. Fledermäuse sind nach heutiger Kenntnis besonders bedeutende Reservoire für Krankheitserreger und wenn ihre Waldheimat gestört wird, suchen sie ihre Nahrung in der Nähe von Siedlungen der Menschen. Vermutlich waren sie auch die ursprünglichen Träger des Covid-19-Erregers und SARS-CoV-2, der wahrscheinlich nach Interaktionen zwischen Menschen und Wildtieren in den feuchten chinesischen Subtropen seinen Zug um die Welt antrat. Man kann vorhersagen, dass die fortgesetzte Zerstörung und Zerstückelung tropischer Wälder im 21. Jahrhundert die Wahrscheinlichkeit, dass höchst ansteckende Krankheiten den Weg in die menschliche Bevölkerung finden, weiter steigern werden.